Münztelefon, Sanderstraße 6, super billig, ab 5 Cent telefonieren an Radio Apore. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört eine Speisekarte der Gaststätte Mittelpunkt. Darauf ist vermerkt unter anderem kleine Speisen, Knacker mit Brot 1,50, Paar Wiener mit Brot 2,60, Kartoffelsalatportion 1 Euro, Boulette 1,20 Euro, halbes Brötchen belegt mit Wurst oder Käse 80 Cent, Suppen 1,50 Euro, Schinkenbrot 1,90, Harzer auf Schmalzbrot 1,20, Wodka 1 Euro. So weit, so gut. Keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.